Und vor allem ehrenwerter, ehrenwerter. Ehrenwerter. Eigentlich verstehe ich solche Ausdrücke bei der Klassifizierung menschlicher Tätigkeit überhaupt nicht. Ehrenwert, großmütig. Das ist doch alles Unsinn. Dummheiten, alte, verstaubte Worte, voll von Vorurteilen, die ich ablehne. Alles, was der Menschheit von Nutzen ist, ist auch ehrenwert. Ich verstehe nur das eine Wort, nützlich. Lachen Sie so viel Sie wollen, aber es ist so. Pjotr Petrowitsch lachte laut. Er hatte seine Berechnungen abgeschlossen und das Geld weggeräumt. Übrigens blieb ein Teil davon zu irgendeinem Zweck noch auf dem Tisch liegen. Die Latrinenfrage hatte schon ein paar Mal trotz ihrer ganzen Flachheit zur Folge gehabt, dass es zwischen Pjotr Petrowitsch und seinem jungen Freund zu Missverständnissen und Streit gekommen war. Das Dumme war nur, dass Andrei Semjonowitsch sich tatsächlich ärgerte. Luschin hatte seinen Spaß daran und heute wollte er Lebesjetnikow absichtlich besonders ärgern. »Sie sind wegen ihres gestrigen Missgeschicks wütend und suchen Streit«, platzte endlich Lebesjetnikow heraus, der trotz seiner Unabhängigkeit und aller seiner Proteste nicht wagte, Pjotr Petrowitsch entgegenzutreten und noch immer einen gewissen, aus früheren Jahren gewohnten Respekt vor ihm hatte. »Sagen Sie mir lieber«, unterbrach ihn Pjotr Petrowitsch hochmütig und ärgerlich, »können Sie, oder besser gesagt, sind Sie tatsächlich so gut mit der erwähnten jungen Person bekannt, dass Sie sie jetzt gleich auf einen Augenblick hierher in dieses Zimmer bitten könnten? Ich glaube, Sie sind schon alle zurückgekehrt von der Beerdigung. Ich höre Sie dort gehen. Ich möchte diese Person einen Augenblick sprechen.« »Wozu denn?« fragte Lebesjetnikow verwundert. »Ich möchte es eben. Heute oder morgen verlasse ich diese Wohnung und möchte ihr noch etwas mitteilen. Ich bitte Sie übrigens, während der Unterhaltung hier zu bleiben. Es ist besser, sonst könnten Sie wer weiß was denken.« »Ich würde mir gar nichts dabei denken. Ich habe nur so gefragt. Und wenn Sie etwas mitzuteilen haben, so gibt es nichts Leichteres, als Sie herzurufen. Ich will sofort hingehen. Und seien Sie überzeugt, ich werde Sie nicht stören.« Und wirklich. Nach etwa 5 Minuten kehrte Lebesjetnikow mit Sonjetschka zurück. Sie trat äußerst verwundert und, wie es ihre Art war, sehr schüchtern ein. In solchen Fällen war sie stets schüchtern und fürchtete neue Gesichter und neue Bekanntschaften. Schon als Kind hatte sie sich davor gefürchtet und jetzt scheute sie sich erst recht. Pjotr Petrowitsch begrüßte sie freundlich und höflich mit einem Anflug von heiterer Vertraulichkeit, die bei einem solch ehrenwerten und soliden Menschen wie ihm, diesem jungen und in gewissem Sinne interessanten Wesen gegenüber, seiner Meinung nach angebracht war.